Deutschlandfunk Kultur Lesart. Mit wem ich auch rede, alle haben gerade Bridgerton geguckt, die Netflix-Serie. Also in meiner Blase ist das so, aber auch in vielen anderen. Tatsächlich war Bridgerton das bisher erfolgreichste Seriendebüt bei Netflix. Und das ist nun auch interessant für diese Büchersendung hier im Deutschlandfunk Kultur, weil es ein ganzes Literaturgenre gibt, das ganz ähnlich wie diese Serie funktionieren soll. Regency Romance heißt dieses Genre. Bridgerton geht auch zurück auf Romane einer Regency-Romance-Autorin, Julia Quinn heißt die. Und darüber, über dieses Genre, rede ich jetzt mit meiner Kollegin Catherine Newmark. Hallo. Guten Morgen. Ich kriege das ja nicht so ganz zusammen, muss ich sagen, in Ihrem Fall. Sie sind Philosophin, Feministin. Wie kommt das denn, dass Sie jetzt solche Regency-Romance-Romane lesen? Ist das so ein Guilty Pleasure von Ihnen? Naja, vielleicht. Ich war jetzt auch nicht immer Philosophin und Feministin, obwohl Feministin war ich eigentlich schon immer. Aber das ist tatsächlich bei mir eine ganze Weile her. Ich habe jetzt in der letzten Woche mich nochmal damit beschäftigt, aber eigentlich geht es zurück auf so eine Art von Teenagerzeit. Meine Großmutter nämlich, die hatte diese Bücher in ihrem Haus rumliegen und wenn ich sie im Sommer besuchte, dann habe ich immer so zwei, drei dieser Romane verschlungen. Meine Großmutter, die konnte nachts nicht so gut schlafen, darum hatte sie immer so sehr viele Bücher, die man so schnell und leicht weglesen konnte. Und das war tatsächlich damals so ein Guilty Pleasure. Ich muss allerdings sagen, dass ich schon damals, ich habe eine alte Tagebuchnotiz gefunden, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie unterhaltsam, aber auch unerträglich. Also man kommt nicht so richtig davon weg, aber es ist auch sozusagen durchaus ein zwiespältiges Erlebnis gewesen. Aber ich kann mich an diese Sommer sehr gut erinnern und habe so eine gewisse Sehnsucht nach diesem Genre entwickelt, als wir es jetzt in der Redaktion wieder besprochen haben. Dann lass uns da mal reinschauen. Was ist das denn jetzt nun eigentlich, Regency Romance? Also ganz kurz gesagt sind es natürlich historische Liebesromane und wenn man es vielleicht auf eine Formel bringen würde, dann wäre das die Kombination aus extrem strengen sittlichen Konventionen einer sehr hierarchischen Gesellschaft, ein hochadliges Setting ganz meistens und ein unglaublich starkes Augenmerk auf sowas wie Ehre und auch weibliche Sittlichkeit und Sittsamkeit, also Sexualität als Tabu. Und das dann aber kombiniert mit sehr viel glühendem Begehren, mit wunderschönen jungen Menschen, die alle sehr reich sind oder reich werden wollen und dann doch auch heißen Sex miteinander haben. Es ist ein Genre, was ganz überwiegend oder fast ausschließlich von Frauen geschrieben wird und auch von Frauen gelesen wird. Und das hat meiner Meinung nach sozusagen ein zentrales Element ganz vieler dieser Bücher ist, dass es eine sozusagen fantasierte männliche Hauptfigur gibt, die in gewisser Weise sich einordnet in so eine Art von erotisches Muster, was man so auch späterhin findet, zum Beispiel in Shades of Grey. Also das ist so dieser Typus sehr reicher, sehr mächtiger Mann, der aber irgendwie emotional beschädigt ist und dem jetzt in mittels einer irgendwie Kombination aus Ehe, Freundschaft und Sexualität sozusagen, der gerettet werden muss von einer Heroine, die entweder ihm ein starkes Gegenüber ist oder über so eine Art von weiblicher Submission ihn dann doch wieder aus seiner Schale rausholt. Es ist wirklich eine weibliche Fantasie, die man in erstaunlich vielen Genres findet und die auch in diesem Genre eine große Rolle spielt. Mann, Mann, Mann, was da alles drinsteckt. Ich habe vorhin schon mal gesagt in der Einleitung, also ich habe gehört, jetzt um diese Formel für das Genre noch ein bisschen auszubauen, das soll vor allem so bei formalen Anlässen spielen. Ja, also man fährt mit der Kutsche, man macht so steife Vormittagsbesuche, Dinnerpartys und so. Muss man sich das so vorstellen? Ja, es ist natürlich eben tatsächlich, es spielt also überwiegend in so einem ganz formalisierten, meistens adligen London, zu allermeisten Fällen, wo eben gewisse gesellschaftliche Rituale, die vor allem die weibliche Welt betreffen, ganz wichtig sind. Eben die Vormittagsbesuche, die Bälle, die Mütter, die sozusagen mitgehen müssen. Also man darf natürlich nie allein sein als junger Mensch. Die Männer, die haben ihre Clubs, wo sie sich treffen, die duellieren sich ab und an. Und im Prinzip gibt es sozusagen, es wird sozusagen mit relativ großer Detailversessenheit auch diese Welt ausgemalt, in der eben dann dieses Begehren überfällt, was sozusagen gar nicht vorgesehen ist in dieser konventionellen Gesellschaft. Und sozusagen formelhaft was es immer gibt in diesen Romanen, ist Ehe und Sex, aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Also was auch ganz oft passiert, ist, dass der Sex der Ehe vorangeht und dann muss die Ehe schnell geschlossen werden. Oder dass sozusagen die Ehe passiert, bevor die Liebe passiert. Also man muss irgendwie den unsympathischen Grafen so und so heiraten und dann stellt sich's aber raus, dass man sich doch noch verliebt. Und es gibt ganz oft relativ stark konstruierte Plot-Twists, künstliche Situationen, der Ruf einer jungen Frau, der beschädigt wurde und gerettet werden kann, aber natürlich nur durch den ganzen hochwohlgeborenen, gutmeinenden Adligen. Es gibt ganz oft den Plot-Twist, dass eine Frau sich in Männerkleider verkleidet. Das findet sich ganz oft. Also sind sozusagen der Versuch, diese Konvention zu sprengen, so an kleinen Stellen. Also die Spannung, die baut sich quasi auf aus einer sehr formalisierten Welt und jungen Leuten, die glühendes Feuer in ihren Lenden haben. So. Wie schön gesagt. Jetzt haben Sie ja die Verwandtschaften und die Tradition schon weit in die Gegenwart gezogen mit Shades of Grey. Und natürlich Bridgerton, unser Anlass für unser Gespräch, ist ja was ganz Aktuelles. Wie lange gibt es das denn eigentlich schon? Dieser Name Regency Romance, der klingt ja unglaublich traditionell, ne? Ja, so alt ist es nicht. Also ich meine, historische Liebesromane gibt es schon lange. So ein berühmter Vorläufer, der mir so einfiel beim Nachdenken, ist The Scarlet Pimpernel, also das scharlachrote Siegel der Baroness Orczy von 1905. Der spielt allerdings ein bisschen früher in der Französischen Revolution. Da geht es auch um eine verwickelte Liebesgeschichte im Hochadel. Die eigentliche Begründerin des Genres, also was, wenn man es so genauer anschaut, die das wirklich populär gemacht hat, Romane, die in der Regency-Ära spielen, also grob sozusagen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ist Georgette Heyer, eine britische Autorin. Die hat ganz, ganz viele dieser Liebesromane geschrieben. Und Heyer, muss man auch sagen, gehört eigentlich so nach wie vor zu den beliebtesten und auch solidesten Autorinnen des Genres. Was man allerdings auch unterscheiden muss, ist, dass bei Georgette Heyer kommt noch ganz wenig oder kaum explizite Sexszenen vor. Das ändert sich dann mit der Zeit. Die Sachen werden dann manchmal auch so ein bisschen feministischer. Die weiblichen Heroinen sind zwar bei Heyer schon relativ selbstständig, aber da merkt man dann auch den Wandel der Jahre. Und dann so in den 90er Jahren, da gibt es ganz viele amerikanische Autorinnen, die im Genre auch schreiben, wie zum Beispiel Christina Dodd oder eben Julia Quinn oder Kanadierinnen wie Jo Beverly. Und bei denen geht es dann wirklich sehr, sehr explizit sexuell zur Sache. Und das wird auch unglaublich mit so blumigen Metaphern geschrieben, also was alles da in diesem, was das Feuer, was einem in die Lenden fährt und dieses Begehren, also das kann schon sehr kitschig sein, es wird aber sehr explizit in einer kitschigen Metaphorik beschrieben, was genau passiert, wenn Mann und Frau sich treffen und es sind immer Mann und Frau. Und angeblich soll sogar die große Jane Austen zu den Regency-Romance-Autorinnen gehören, wo jetzt die seriösen Jane Austen-Fans wahrscheinlich empört aufquietschen würden. Wie sehen Sie denn da die Verwandtschaft? Also das ist lustig. In gewisser Weise kann man natürlich sagen, Jane Austen ist die Urmutter. Jane Austen ist nun eine Autorin, die tatsächlich, also im allerengsten Sinn, in dieser Epoche selbst schreibt. Also ihre Romane sind ja alles aus den 1810er Jahren, was sozusagen im engen Sinne die Regency ist, also die Zeitphase, wo George der Vierte, also Georg der Vierte, noch Regent von England war, weil sein Vater eben wahnsinnig wurde. Und das ist sozusagen diese glamouröse Epoche. Jane Austens Romane haben allerdings keinen Sex drin, wobei das kann man beheben. Es gibt mittlerweile auch schöne kleine ironische Bücher, die so den Titel haben, die verlorenen Sexszenen von Jane Austen. Sowas habe ich auch noch gefunden in meinem Bücherregal. Aber bei Jane Austen geht es natürlich schon sehr stark um so eine Art von Gesellschaftskritik. Es sind sozusagen psychologisch sehr ausgefeilte Romane, die jetzt nicht einfach nur so eine Art von konstruiertem Plot, der auf Sex hinzielt haben. Und bei Jane Austen, muss man sagen, endet es ja mit der Ehe. Bei den Regency-Romances ist es oft so, dass die Ehe der Ausgangspunkt ist, um dann endlich sozusagen die Erfüllung in der Sexualität oder in der Freundschaft zu finden. Und von dem her, man kann aber Jane Austen, glaube ich, schon eingemeinden, insofern jetzt die Verfilmungen von Jane Austen, die ja in den letzten 20, 30 Jahren, da gab es so viel, da spielt man natürlich so mit einer Verschleifung dieser Genres. Also diese Serie, die es gab über Pride and Prejudice in den 90er Jahren, wo Colin Firth Mr. Darcy spielte und dann so im nassen Hemd aus dem See entsteigt. Also dieses Bild von Colin Firth im nassen Hemd, der ist noch nicht mal nackt, aber das war ein Sexsymbol über Jahre für ganz viele weibliche Zuschauerinnen. Interessant zu hören. wie ist das denn jetzt, würden Sie sagen, die Serie Bridgerton selbst, ist das sowas wie pure Regency Romance oder schlägt diese Serie da nochmal einen neuen Ton an? Naja, also die Serie selber, die geht jetzt eben auf diese Bücher von Julia Quinn zurück, die selber ja, so eine Art von relativ harmlosen, freundlichen Regency-Romance sind. Das ist nicht sehr dark. Also die Helden sind jetzt nicht so ganz verrucht, was ja auch oft ein Charakteristikum des männlichen Helden ist. Es gibt sozusagen diese sehr künstlichen Plot-Twists, also wo plötzlich, wo das Problem wird sehr künstlich kreiert. In Bridgerton ist es zum Beispiel so, dass der junge Mann, der eigentlich ganz nett ist, aber er hatte einen scheußlichen Vater und hat darum geschworen, er will sich nicht vermehren, er will die Linie sterben lassen. Und dann verliebt er sich und dann muss er seinen Samen seiner Ehefrau vorenthalten. Und es gibt endlose Diskussionen darüber, ob man jetzt sozusagen Sex haben kann mit sozusagen Empfängnis und nicht. Und das hat sozusagen was ganz Gekünsteltes und das kommt in den Romanen selbst. Ich habe das nochmal nachgelesen, ist das auch schon so ein bisschen skurril. Und in der Verfilmung tatsächlich auch. Es ist genau das, was man sich unter Regency Romance vorstellt, diese Verfilmung. Es geht um Kostüme, es geht um kreischende, gackernde Mädchenscharen, die sozusagen wohlanständig auf Bälle gehen. Und es geht um große, dunkle, sozusagen etwas nachdenkliche oder etwas düster ausschauende junge Männer, die man dann aber noch rumkriegt und die man auch emotional letztlich heilen kann. Und die am besten nasse Hemden tragen. Ja, oder eben ganz nackt sind. Wir sind jetzt hier schon ein bisschen weiter als bei Jane Austen. Ja, wunderbar. Also Sie haben es gehört, wenn Sie mehr von diesem Stoff brauchen über die Serie Bridgerton hinaus, gibt jede Menge Regency-Romance-Romane in diese Welt eingeführt, hat uns Catherine Newmarkt. Ich habe fasziniert gelauscht und sage vielen Dank. Dankeschön.